Schuhe. Eine einzige Frau, die wartet zu Haus und weint sich nach ihm die Guckaugen aus. Denn nie ist er da, er rennt und trottiert, dass er von den tausend nicht eines verliert. Geht früh und kommt erst zur Nacht nach Haus. Er rechnet im Bett den Tagesgewinn noch aus. Ob Donald danach wohl noch etwas weiß, aber er dreht zur Seite sich gleich und noch gute Nacht, Frau, wir sind frei. Beschloss sie zu sein, Schaf 1001.